Es ist wieder Sommer, meine Nachbarin. Ich kenne das schon, ich schau gar nicht mehr hin. Öffnet das Fenster nach beiden Seiten und beginnt zwei Kissen vor sich auszubreiten. Eins für sich selbst und eins für den Hund, dessen haarloser Wanst ist überall wund. Ein krankes Tier, das mir kriecht, als es läuft, weil sein Hängebauch über den Boden schleift. Die Frau beugt sich raus, sie ist unglaublich fett und schleudert ihre Titten übers Fensterbrett. Am Samstag, als ich im Freibad war, sah ich auch meine Nachbarin da. In ihrem Unterrock saß sie am Strand, das Gesicht eingefettet zur Sonne gewandt, die Haare wie immer strähnig und kraus wie ein Bündel faulendes Heu sah das aus. Sie fing gleich an, mir was zu erzählen und bat mich, ihr den Rücken zu ölen. Ich habe ihr den Gefallen getan, erinnere mich aber nicht gern daran. Am späten Abend ging ich mal raus zu Paul, der hat eine Kneipe im Vorderhaus. Da ist Sonne am Stanz, ich gehe selten hin, höchstens um mir Zigaretten zu ziehen. Meist sitzt da einer im Nylonhemd, ein Schifferklavier vor dem Bauch geklemmt, verdient sich ein paar Mark neben seiner Rente und beherrscht, so sagt man, 10 Instrumente. Ich setzte mich ganz kurz auf ein Bier, dann nahm ich meine Sachen, ging wieder zur Tür. Gerade hatte ich auf die Klinke gedrückt, da reißt mich ein Kerl am Arm zurück. Im Freibad meine Frau zu betatschen, du Schwein, dafür hau ich dir sofort eine rein. Ich bückte mich, hielt mir den Stuhl vors Gesicht, zum Glück meinte einer, du mach das nicht. Mit deiner Frau haben wir doch alle schon mal und bis jetzt war es dir immer scheißegal. Der komische Vogel soll eine Lage ausgeben, komm, trinken wir ein, lass ihn am Leben. Sie schleiften mich an die Theke nach vorn, ich bestellte schnell eine Runde Korn. Alles trank, bis plötzlich einer drauf kam, mich gesehen zu haben mit Gitarre im Arm. Ich solle mal etwas Schönes singen, ein Instrument würde man mir schon bringen. Mein Nachbar wünschte sich das Wolga-Lied, ich sang es und gleich grölten alle mit. Auch hocken inzwischen gerührt und stumm ein paar dicke Mädchen um mich herum. Ein Säufer, der versucht hatte mitzulallen, war schon schnarchend vom Stuhl gefallen. Meinem Nachbarn war die Wolga noch vom Krieg her bekannt, er begann zu weinen und drehte sich zur Wand. Beim Refrain an der Stelle mit den Engelein heulte endlich der ganze Verein. In dem Augenblick stiller Ergriffenheit öffnete sich die Tür ganz weit und eine sehr fette Frau erschien, ihren Hund an der Leine, meine Nachbarin. Sie hatte, kaum war sie hereingekommen, dem Hund die Leine abgenommen. Der todkranke Köter schleppte sich dann pfeifend und zischend zu jenem Mann, der unter den Tisch gefallen war und leckte dessen Gesicht und Haar. Der Mann erwachte, riss die Augen auf, schrie, schlug mit der Faust nach dem ekligen Vieh, das es jaulend über die Tanzfläche flog, nach Atem ringend den Schwanz einzog. Meine Nachbarin hatte dem Geschehen mit geöffnetem Munde zugesehen. Der Hund kroch zu ihr, sie rief seinen Namen und brach gleich darauf über ihm zusammen. Ihr lieber Ehemann meinte nun, er müsse seinerseits auch etwas tun, zerrte den Mann unterm Tisch hervor, schlug ihm sein Bierglas hinter das Ohr und sprang ihn mit seinem vollen Gewicht und beiden Füßen zugleich ins Gesicht. Der Ärmste setzte sich erst noch zur Wehe, schließlich rührte er sich gar nicht mehr. Mein Nachbar ließ endlich von ihm ab, worauf er sich setzte und eine Runde ausgab. Er schob mir ein Glas hin, dann wollte er gern nochmal das Wolga-Lied von mir hören. Ich begann von vorn und nach ein paar Tönen kamen ihm schon wieder die Tränen. Auch seine Frau mitsamt ihrem Tier sank auf einen Stuhl und lauschte mir. Von einer versöhnlichen Stimmung gepackt, saß mein Nachbar bis zum letzten Takt, beugte sich dann runter zu dem hilflosen Mann und bot ihm auch was zu trinken an. Der verstand kein Wort, lag da ganz krumm und kaute auf geronnenem Blut herum. Mein Nachbar ging daran, ihm noch halb im Liegen die Kiefer auseinander zu biegen und kippte, um alles wieder gut zu machen, dem Ärmsten ein volles Glas Bier in den Rachen. Der nahm von all dem gar nichts mehr wahr, weil er schon vorher besinnungslos war und erstickte, ohne sich sehr zu quälen, beliebe zum Schluss noch zu erzählen, dass mein Nachbar mir gleich einen Vorschlag machte, als ich gerade an nichts Böses dachte. Das mit der Leiche sei wohl weniger schön, doch müsse das Leben ja weitergehen, ob ich Lust hätte, seiner Frau das Singen und Gitarrespielen beizubringen.